Sita Aachen. Ex-Lachschatter. Ja. La Biblia è in prima e più. I merchandise della Germania meridionale nell'economia e politica del 500 e della prima metà del 600. Zwei Vorbemerkungen. Zum einen, gegen Deutsch zu sprechen. Das bedeutet für ihn, dass wenn es etwas mehr Arbeit ist, wäre mein Schutz, aber ich kann es nicht ändern. Und zum Zweiten, nach dem bisherigen Verlauf der Tagung habe ich so das Gefühl, wir haben über den Lesen, über Venezianer gehört, mit dem Oberdeutschen habe ich das Gefühl, über eine Randgruppe zu sprechen, über eine Minorität zu sprechen. Aber ich will das in der Form tun, dass ich versuche, die Rolle, und das scheint, ist so die Leitlinie meines Vortrags, zu fragen, welche Rolle hat diese Minorität im europäischen Rahmen gespielt? Welche Bedeutung kann dieser Minorität im europäischen Rahmen zu? Ich will das als Nicht-Romane tun, indem ich nicht mit einer großen These beginne, sondern mit Problemen und Fakten. Ich will dann speziell auf die Folgen der Staatsbankrotte von 1557, 1560 auf die oberdeutschen Merchant Bankers eingehen. Und ich will dann in einem weiteren Schritt untersuchen, wie sich diese Finanzaristokratie in Oberdeutschland in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wandelt, in ihrer Zusammensetzung, aber nicht in ihrer Business Strategy, nicht in ihrer Geschäftspolitik. Da bleibt sie sehr konservativ. Auch die neuen Leute haben die alte Strategie. Diese Strategie wird dann in einem weiteren Schritt, gerade an diesem Beispiel, zu erläutern sein. Und eigentlich erst seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts ändert sich die Strategie, weil sich wiederum die Rahmenverhältnisse, die nun einmal für jedes Geschäft notwendig sind und zu beachten sind, zum Teil aber auch von den Kaufleuten selbst, den Merchant Bankers selbst geschaffen werden erst. Seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts ändern sich diese Rahmenbedingungen in Deutschland, in Mitteleuropa, und daraus werden bestimmte Konsequenzen gezogen von den oberdeutschen Merchant Bankers. Die werde ich dann noch darstellen und das Ergebnis dann in 6 Punkten zusammenfassen. So viel, das Programm. Der hier behandelte Zeitraum, 16. bis 17., das erste Hälfte des 17. Jahrhunderts, wird normalerweise so in zwei große, in der Finanzgeschichte, in der europäischen Finanzgeschichte, in zwei große Epochen unterteilt. Das Zeitalter der Fugger, das Zeitalter der Genuesen. Ganz ähnlich, und das ist, glaube ich, bemerkenswert, wird traditionellerweise auch die wirtschaftliche Entwicklung des ganzen süddeutschen Raumes eingeteilt. Auch dort gilt die Verbindung also hier einer europäischen Periodisierung mit der Periodisierung eines bestimmten abgrenzbaren Wirtschaftsraumes ist fast identisch. Ich verweise hier nur etwa auf Wolfgang Zorn, auf Gibson Perlitz, die Blütezeit, die wirtschaftliche Blütezeit Oberdeutschlands mit unterschiedlichen Argumenten etwa um 1560 enden lassen. Zorn spricht für die spätere Zeit von einem glanzvollen Niedergang. Pölnitz spricht für das Unternehmertum der folgenden Zeit von einer Epoche des wirtschaftlichen Indigenentums. Das sind deutliche Zeichen für die Bewertung, für die ganz unterschiedliche Bewertung der Zeit vor 1560 etwa so rund aufgebaut und für die Zeit nach 1560. Ich glaube, dass hier in erster Linie und das schien sich ja auch anzubieten, denn wenn man das überlegt, was wir bisher gehört haben, was wir wissen über die Rolle etwa der Genuesen, gerade seit der Mitte des 16. Jahrhunderts bei den internationalen Finanzgeschäften, dann hat man natürlich den Eindruck, die Oberdeutschen verlieren immer mehr an Bedeutung, da sind die Fundamente zerstört und eines der wichtigsten Dinge dabei war wohl die Staatsbankrotte. Das ist für die gängige Auffassung in der Literatur. Und in der Tat waren es gerade die oberdeutschen Märchenbankers, wenn ich diesen englischen Ausdruck benutze, so nicht aus einem besonderen Vorliebe für Englisch, sondern einfach, weil er mir in besonderer Weise und in typischer Weise lief, und zwar typisch für die Oberdeutschen, die Verbindung von kommerziellen und finanziellen Bankiering deutlich macht. Diese Verbindung zwischen Warenhandel und Bankgeschäft ist typisch jedenfalls für die Oberdeutschen und es gibt viele Beispiele, wenn das Gleichgewicht und die Proportionen zwischen den beiden Bereichen Warenhandel, Bankgeschäft verloren gehen, dass dann auch meistens sehr schnell das Geschäft verloren ging, bankrott ging, der Boden, das Fundament nicht mehr existierte. Das hat Auswirkungen, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, etwa was die Bedeutung des Verlustes an Werten anbelangt. Deswegen waren Werte für Oberdeutschland von zentraler Bedeutung. Seit dem späten Mittelalter haben die oberdeutschen Märchenbankers, man verzeihe mir also diesen Anglismen, glaube ich, in entscheidendem Maße die finanziellen Grundlagen der Politik von Kaisern und Königen geboten und geschaffen. Unter Maximilian I. und unter seinem Enkel und Nachfolger Karl V. erreichte diese Entwicklung ihren Höhepunkt. Die enormen Darlehen, mit denen oberdeutsche Merchantbanker die Wahl Karls V. wie auch die häufig vergessene Wahl Ferdinands I. 1530 zum römischen König finanziell unterstützten, vielleicht sogar erst ermöglichten, erregten das schon bei Zeitgenossen großes Aufsehen. Die Chroniken sind voll von Nachrichten, das war nicht geheim, das wussten die Zeitgenossen schon. Und neben diesen spektakulären Beispielen, wir sind es ja nicht, dokumentieren weitere zahllose Kredite, glaube ich, die damalige Kapitalkraft dieser oberdeutschen Firmen. Und diese Kredite wiederum bildeten die finanzielle Grundlage für die imperiale Politik Karls V. Und insofern haben diese Merchantbankers tatsächlich eine ganze Epoche mitgestaltet und beeinflusst. All diese Zusammenhänge und Vorgänge sind ja im Allgemeinen bekannt und ich will es nicht noch einmal in allen Einzelheiten sie hier erörtern. Weil weniger gut untersucht sind dagegen die Ursachen, die seit der Mitte des 16. Jahrhunderts diese einflussreiche Stellung, einflussreich und einträglich, aber auch risikoreich und gefährliche Stellung erschüttert und geschwächt haben sollen, sage hier bewusst im Konjunktiv, dass auch dem Zeitalter der Trümmer ein Zeitalter der Genuesen. Und im Allgemeinen wird, wie gesagt, in diesem Zusammenhang vor allem auf die Bankrotte der spanischen, französischen, der portugiesischen Krone verwiesen, also auf die jene krisenhaften Vorgänge in den Jahren 1557, 1560. Diese Staatsbankrotte gelten in der europäischen Finanzgeschichte als wichtige Zäsur, als Einschnitt, als Auftakt, so hat es Ehrenberg einmal genannt, zu einer Zeit der internationalen Finanzkrisen. Und da gerade die oberdeutschen Firmen zu den großen Gläubigern dieser Monarchen zählten, so die weiterführende Argumentation, mussten manche dieser Märchenbänker ihre Zahlungen einstellen gegen Selbstbankrott, und sie büßten auf diese Weise nicht nur ihre führende Stellung auf dem europäischen Kapital- und Kreditmarkt ein, vorwiegend an ihre italienischen Konkurrenten, sondern sie verursachten zugleich auch in Form einer Kettenreaktion den Zusammenbruch, den Ruin vieler kleinerer und mittlerer Firmen und Geschäftsleute in Oberdeutschland. Und zugleich damit schien auch die Zeit der großen Büros, der großen Unternehmerpersönlichkeiten ein Ende gefunden zu haben. Zumal in der Folgezeit eigentlich nur von den international renommierten alten Firmen, eigentlich nur noch die Fugger, und zwar eher unfreiwillig, wie ich meine, eine Rolle bei den großen Asientos gespielt haben. Negative Rückwirkungen, so die weiterführende Argumentation dieser internationalen Entwicklung auf die regionale Struktur Oberdeutschlands, schienen unausweichlich, weil gerade die oberdeutsche Wirtschaft ja traditionell eng sowohl mit dem Süden, also dem Mittelmeerraum, wie auch mit dem Westen und dem Osten Osteuropas verflochten war. Und deshalb auf all diesen ganzen Gründen verfestigte sich in der Forschung die Auffassung, dass die Staatsbankrotte, die ich eben genannt habe, die entscheidende Ursache für den Niedergang, den Bedeutungsverlust der oberdeutschen Merchantbankers gewesen sei. Strunger hat das, wie ich gleich noch sagen werde, sehr eingehend und mit großem Nachdruck ja betont. Und zugleich mit dem Niedergang der einen Gruppe, der einen quasi-nationalen Bankengruppe, ergab sich daraus natürlich eine wunderschöne und einleuchtend erscheinende Erklärung für den Aufstieg, für die Präponderanz einer anderen großen Gruppe der Genesen. Das war so herrlich einfach, das passte so wunderschön zusammen. Und das, meine Damen und Herren, ist, glaube ich, jedem Historiker auf die Problematik von Periodisierung und nichts anderes ist der Versuch, von einem Zeitalter der Fugger, von einem Zeitalter der Genesen zu sprechen. Irgendeine Periodisierung, irgendeine Form von Periodisierung. Diese Problematik ist jedem Historiker eigentlich geläufig. Sie beruhen im Grunde genommen diese Periodisierungen, beruhen im Grunde genommen oft genug nur auf einem schmalen Quellmaterial und einer entsprechend engen Fragestellung. Und wenn man das Quellenmaterial, wenn man anderes Quellenmaterial nimmt und eine andere Fragestellung heranbringt, kommt man unter Umständen zu ganz anderen Ergebnissen. Und da will ich einmal versuchen, aufgrund des oberdeutschen Materials. Fragen wir also zunächst mal, in welchem Umfang, in welchem nachweisbaren Umfang wirklich diese Staatsbankrotte die oberdeutsche Wirtschaft getroffen, erschüttert, zum Niedergang verurteilt haben. Ob das wirklich ein Grund war, warum außer den Fuggern in der Folgezeit etwa in Spanien und in der spanischen Wirtschaft kaum noch oberdeutsche Firmen in nennenswertem Umfang eine Rolle spielen? Oder ob da andere Gründe für diesen an für sich unbestreitbaren Befund eventuell maßgeblich waren? Gründer, den ich eben schon erwähnte, der sicherlich die oberschwäbische Wirtschaft sehr gut kannte, sah in den Staatsbankrotten und bei ihm ging diese These eigentlich zurück, wobei er schon wieder, man konnte sogar das Ehrenwerk zurückverfolgen. Sahen diese Staatsbankrotten, ich zitiere, eine sozusagen epidemisch auftretende Folge von Bankrotten großer berühmter Kaufmannshäuser. Allein in Augsburg seien nach Schröder zwischen 1556 und 1584 nicht weniger als 70 bedeutende international tätige Firmen verliert. Damit, so Schröder weiter, habe sich bereits damals der Begriff einer, wie er es nennt, umfassenden süddeutschen Wirtschaftskatastrophe angekündigt, das ist also alles Schröder, sodass der 30-jährige Krieg auf hochfinanziellem und großkaufmännischen Gebiet sein wirtschaftliches Zerstörungswerk im Wesentlichen schon vorgetan fand. Ende des Zitats. Leider hat Schröder diese Aussagen nirgends belegt. Und deswegen ist eine Nachprüfung unheimlich schwer. Zweifel erweckt schon die Zahl. 70 wirklich international bekannte große Firmen. Ich komme nicht auf diese Zahl. Von den wirklich international großen Firmen, wenn ich mal ein gewisses Maß an Vermögen, an Eigenkapital und so weiter, was auch immer dazugehört, ausgehe, ich komme nicht auf 70 Firmen. Ich finde keine. 70 ist eine astronomische Zahl. 20, 25, wenn die Nürnberg hinzunehmen, Straßburg noch dazunehmen, die Prechter und so weiter. Nun gut, dann komme ich vielleicht auf 30, 35, aber 70. Offenbar hat er andere Maßstäbe hier gehabt. Aber die Zahl ist weniger interessant. Von den wirklich bedeutenden, international tätigen Augsburger Firmen, die Schröder primär im Auge hatte, sind 1560 die Krafter, die Rosenberger, die Augsburger Zahnmeister und im Gefolge davon die Memminger Zahnmeister tatsächlich bankrott gegangen. 1562 folgte dann der ein großes Aufsehen erregende Bankrott von Herbert. Und gleichzeitig geriet auch Hieronymus Welser, aber nicht das Stammhaus der Welser, die Firma, sondern das war ein ausgezahlter Angehöriger der Familie, der aber nicht zur Firma gehörte, stellte der seine Zahlungen ein. 1563 folgten dann die Baumgartner, dann war relativ lange Ruhe, 73 dann Mannlich, 74 dann Halblanderer Link und die Schöner, die vor allen Dingen in Venedig eine Rolle spielten. Und als Endpunkt sozusagen 1580 die Pleite von Konrad Roth. Insgesamt komme ich bei aller vorsichtigen Wertung für diese beiden kritischen Jahrzehnte 1560 bis 1580 allenfalls auf 10 bis 12 und selbst wenn ich großzügig bin und sage, einige habe ich vielleicht nicht gefunden, das ist ja immer so in dieser Zeit, 15 Bankrotte in 20 Jahren. Aber ich glaube, wichtiger als die Zahl als solche ist die Frage, ob diese Bankrotte ursächlich in irgendeiner Weise, das ist auch die schwierigere Frage, ursächlich in irgendeiner Weise mit diesen Staatsbankrotten zusammenhängen. Eine Untersuchung dieser einzelnen Konkurse ergibt, das kann ich vorwegnehmen, ein sehr heterogenes Bild. Für einige Firmen, Rosenberger, Zahnmeister, Krafter, sind tatsächlich die Staatsbankrotte höchstwahrscheinlich zum Verhängnis geworden. Sie waren, wobei ich gleich vorweg sagen möchte, vorwiegend nicht so sehr der spanische Staatsbankrott, sondern der französische. Für andere Firmen, ich nenne hier nur die Fugger, die Welser, ich nenne die Nürnberger Inno, die Tucher, die auch an diesen Anleihen, französischen Anleihen, beteiligt waren, neben weiteren Nürnberger Firmen, die überlebten, die gingen nicht bankrott. Und dann haben wir schließlich noch einige Bankrotte, und zwar gerade die größten, Herbert und Palmgardner, die überhaupt keinen erkennbaren Zusammenhang mit den Staatsbankrotten stehen. In einem Fall sind es eher persönliche Schwächen der Geschäftsführer, beim Baumgartner, bei Hörbrot sind es alte Rivalitäten, die, das kann man schon sagen, über kurz oder lang ohnehin zum Ende geführt hätten. Denn einer gegen alle anderen, das konnte nicht gut gehen. Hörbrot hatte in den Auseinandersetzungen 1548, 47, 48 sich mit den großen Firmen der Fugger und so weiter angelegt. Das müsste irgendwann mal einen Rückschlag ergeben, das ist ganz klar. Wie aber stand es mit den indirekten Auswirkungen der Staatsbankrotte auf die oberdeutsche Wirtschaft? Adlige, Bürger, Verwandte, Bekannte, Freunde, Witwen, Waisen hatten doch ihre Ersparnisse zu einem guten Teil bei diesen Firmen angelegt, gegen festen Zins. Wenn ich das einflüchten darf, insofern sind gerade die Konkursakten eine wunderbare Quelle für ein Problem, über das wir sonst kaum informiert sind, das Problem der Refinanzierung. Das Problem, was wir neulich schon einmal im Zusammenhang mit dem Asienkurs besprochen haben, dass dort große Namen, große Summen und zwei, drei Namen auftauchen, aber dass dahinter vielleicht 20, 30, 40 stehen. Aber die sind gar nicht greifbar, das wissen wir gar nicht, wer da alles mitgespielt hat. Parallel dazu wissen wir auch sehr wenig über das Fremdkapital der Firmen, die nicht nur mit ihrem Eigenkapital gearbeitet haben, mit dem Vermögen der Inhaber, das wäre viel zu wenig gewesen. Denn sie haben einen großen Umfang Fremdmittel aufgenommen, aber wir wissen sehr wenig, wer waren die Geldgeber. Das wissen wir eigentlich nur dann, wenn die Firma bankrott gegangen ist. Dann melden die sich nämlich alle beim Gericht, bei der Obrigkeit, und dann wird eine Liste aufgestellt, all dieser Gläubiger. Und dann hat man plötzlich, wie so ein Schleier geht das dann weg, dann hat man plötzlich die ganze Liste der Kapitalgeber, die dahinter standen, die ihr Geld als Depositen, 5%, in die Firma eingelegt hatten. Und die Firma hatte mit dem Geld dann gearbeitet, hatte 8, 9, 10% verlangt. Und wenn man die Unkosten abzieht, die waren 2% übrig, das ist nicht viel, netto, deswegen kam der Zwang zum Großgeschäft. Zur Zusammenfassung der Kapitalien, damit doch noch was übrig blieb, und zwar nicht nur prozentual, sondern auch summenmäßig. Ich stehe nun mit den indirekten Auswirkungen. Verloren mit diesen Bankrotten, unabhängig von der Zahl, viele Menschen Geld. Verlieren nicht auch Handwerker ihre Absatzmöglichkeiten. Denn diese Firmen, durch die Spekulation, Warenhandel, Bankgeschäft, waren ja zugleich Abnehmer für die Handwerker, für die Zünfte, für die gewerbliche Produktion. Abnehmer, manchmal auch Rohstofflieferanten, wenn ich an das Barfi denke, das ja die Baumwelt und der Baumweltimport über Venedig etwa ja durch die Großkaufleute besorgt wurde und durchgeführt wurde. Der Handwerker, der kleine Weber, zog ja nicht nach Venedig und kaufte dort 105 oder 55 von Baumwolle ein. Das Gewerbe war ja sehr eng mit dem Handel verzahnt, der Handel Rohstoffe besorgte wiederum den Absatz. Kamen sie infolge also dieser Verschuldung zur Absatzstockung, zur Arbeitslosigkeit? Wie entwickelte sich das Steueraufkommen? Indikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung, für die indirekten Folgen der Staatsbankrotte. Von all diesen Krisensymptomen ist bis 1569, 1570 eigentlich in ganz Oberdeutschland nicht zu spüren. Im Gegenteil, der Aufschwung steigt bei konstanten Steuersätzen sowohl die Zahl der Steuerpflichtigen als auch die Steuersumme, das heißt, dass die tatsächlich gezahlte, die gezahlte Steuer kontinuierlich an. Und da ja bekanntlich nur der Steuern zahlt, der auch was zu versteuern hat, muss also auch die Zahl derer, die steuerpflichtiges Vermögen hat, gestiegen sein. Und gleichzeitig, und auch das ist ein vielleicht mehr sozialgeschichtlich Strukturindiz, sinkt die Zahl der sogenannten Habenitze, Habenitze, das heißt derer, die zwar steuerpflichtig sind, aber nichts zu versteuern haben und sagen, ich habe nichts, habe nichts. Das ist der Begriff dafür. Und das selbe gilt eben auch die allerdings weniger reichlich überlieferten Ziffern zur gewerblichen Produktion der einzelnen Städte und Branchen. Erst 1570 setzt eine Stockung, eine spürbare Krise ein, die aber 1580 eigentlich als überwunden gelten kann. Meines Erachtens fällt diese Krise mit dem Niedergang von Werbens zusammen. Die gewerbliche Wirtschaft und damit diese Kombination Merchant-Banker verliert vorübergehend einen zentralen Markt, auf den sie denn ausgerichtet ist, der deswegen so wichtig ist, weil er Warenhandel und Bankgeschäft an einem Ort kombiniert. Und zwar das ganze Jahr über, jeden Tag. Und das war für diesen Typ, für diesen typisch oberdeutscher Merchant Banker, weil er Merchant Banker war, deswegen waren Werten so von zentraler Bedeutung. Und je mehr sich die Auseinandersetzungen in den Niederlanden verstärkten, je mehr machte sich das in Form einer Absatzstockung in der oberdeutschen Wirtschaft bemerkbar, bis man seit etwa 1580, 1585 Amsterdam diese Rolle allmählich übernimmt. Aber die Jahre zwischen 1570 und 1585 sind schwierige Jahre. Aber es sind keine Krisenjahre, es sind keine Jahre des Ruins. Wie ist diese Diskrepanz zwischen dem Ergebnis, das ich vorgetragen habe, und dem der bisherigen Forschungsmeinung zu erklären? Ich glaube, und ich habe das eben schon angedeutet bei der Frage der Periodisierung, ich glaube, es handelt sich hier um ein Problem der Historiker und nicht um ein Problem der Historie. Alle Periodisierungen sind Geschöpfe von Historikern. Und ich muss sagen, da handeln Historiker wie Bürokraten, die sich auch ihre eigene Arbeit suchen, notfalls. Und hier haben sich Historiker, glaube ich, mit der Periodisierung ein eigenes Thema geschaffen, über das kann man wunderbar diskutieren. Ich glaube, unsere Enkel können darüber noch diskutieren, sie werden vielleicht andere Periodisierungen finden. Nun, das Problem ist damit nicht vom Tisch, die Namen können wechseln. Tatsächlich vollzieht sich aber nicht nur, was die Jahre 1570 und 1580, 85 anbelangt, nicht nur eine Absatzstockung, sondern es vollzieht sich mehr in Oberdeutschland. Hier Wenn es einmal die neue Generation. Es vollzieht sich nämlich gleichzeitig innerhalb dieser Schicht der großen oberdeutschen Merchant Bankers ein Pakt in personeller Hinsicht, ein partieller Wandel. Die Zusammensetzung dieser Gruppe ändert sich. Mancher der alten, klangvollen Namen verschwindet, entweder weil er Konkurs gemacht hat, Paul Gardner, die sicherlich zum Establishment gehören, oder weil andere es vorzogen, Rentiers zu werden, auch das gibt es, die ihr erworbenes aus dem Handel und aus dem Bankgeschäft erworbenes Vermögen als fest verzinsliche Depositen anlegen oder oder meistens beides in den Bürgen erwerben, auf diese Weise, wie es einmal in einer Korrespondenz aus dem Ende des 16. Jahrhunderts heißt, ein Steteinkommen. Das ist die zeitgenössische Formulierung für Rente. Ein Steteinkommen, ein konstantes Einkommen. Das ist die zeitgenössische Formulierung für Rente. Das war das für diesen Teil. Und fortan waren diese Leute, die sich zurückgezogen hatten aus dem aktiven Geschäft, dienten dann ihrer Heimatstadt als Ratsherren oder manchmal auch manchen Fürsten als Ratgeber. Und insgesamt das Lebensideal dieser Gruppe war, sagen wir mal, wie ein Leben von Option et Dignitate. Aber dieser Rückzug in ein Rentner-Dasein, im Sinne von etwa Max Webers, beweist weder einen allgemeinen Niedergang noch einen Bedeutungsverlust der oberdeutschen Merchant Bankers, denn zum gleichen, dem ersten, vollzieht sich dieser Wandel zur neuen Generation nicht vollständig. Es wird nicht die ganze Führungsschicht ausgewechselt, quasi, sondern alle alten Bekannten weg, und dann kommt mit einer neuen rein, so wie ein Teil der Alten bleibt. Etwa das berühmt die Fugger. Sie bleiben führend weiterhin. Ein Teil geht nach Bord, ein Teil geht Rente. Sie schaffen quasi Platz für neue, die in Reserve gestanden haben, die in zwei, drei Generationen ein Vermögen erworben haben, aber immer noch vor diesen großen Figuren im Hintergrund gestanden haben. Nun treten vorne an der Bühne in der ersten Reihe einige weg, nun können sie nach vorne treten und zusammen die Neuen und die Alten bilden eine neue Generation, die auch eine neue Physiognomie hat, weil sie die Zusammensetzung geändert hat. Ich erwähne von den Alten, die bleiben, neben den Fuggern, die Wölbler, die Imhof, die Führer, die Herbert, die Rehlinger. Sie bleiben alle dabei. Das ist altes Patrizial ist das, alte Geschlechter sind das. Die sind bis ins 17. Jahrhundert hinein noch dabei. Aber zugleich tauchen eben auch neue auf, die eine untergeordnete Rolle gespielt hatten und die durch eine kluge Heiratskomödie und Geschäftspolitik zu Vermögen und zu Ansehen gelangt sind. Und diese bilden nun zusammen mit den Alten eine neue Generation. Die Staatsbankrotte also haben in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts weder eine süddeutsche Wirtschaftskatastrophe herbeigeführt, wie Strieder meinte, noch die Kapitalkraft und finanzielle Leistungsfähigkeit der oberdeutschen Merchant Bankers entscheidend geschwächt oder gar zerstört, sondern eher eine partielle Wachablösung, finanzielle Wachablösung innerhalb dieser finanziellen Führungsschicht Oberdeutschlands eingeleitet, vielleicht auch beschleunigt, das will ich nicht ausschließen. Das finanzielle Establishment, von dem Aldo de Maddalena in seinem Einleitungsvortrag gesprochen hat, zeigt sich hier für Oberdeutschland nicht als eine geschlossene Kaste, sondern als Teil einer, ja, hier kann ich es ja sagen, bei aller Problematik, Teil einer Republika für internationale Republikaner. Und durchlässig, wenn auch natürlich sehr langsam, nach einem langen Selektionsprozess, drei Generationen, so lange dauert das, bis man in die erste Position kommt, das geht nicht so hoppla hopp, ja, das gibt es nicht. Diejenigen, die so schnell nach vorne kommen, sind sehr schnell auch wieder unten. Nun, die nächste Frage, warum hielt sich dann aber diese neue Generation, und das scheint unzweifelbar zu sein, nach allem, was wir aus den Forschungen von Ramos Carrano, von Herrn Köln wissen, scheint das also völlig unzweifelhaft zu sein, warum hielt sich diese neue Generation von allen Kreditgeschäften mit der spanischen Krone so deutlich und eindeutig fern, dass eben seit 1557, 1560 neben den Fuggern und außer den Fuggern praktisch keine oberdeutsche Firma mehr dort erscheint. Das scheint eine feststehende Tatsache zu sein, aber sie muss erklärt werden. Wie kommt das? Wenn nicht finanzielle Schwäche der Grund war, wie bisher angenommen, die zerstörende Kraft der Staatsbankrotte, welche Gründe dann waren dafür ausschlaggebend? Und ich glaube, die Antwort hängt wie so oft von den Prämissen ab. Ein schematischer Vergleich zwischen den Verhältnissen vor 1557-60 und nach 1557-60, ich glaube, ein solcher Vergleich führt leicht in die Irre, denn er berücksichtigt nicht die finanziellen Konsequenzen grundlegender politischer Veränderungen. Und das zu diesen grundlegenden politischen Veränderungen, glaube ich, gehört vor allem die Teilung der Casa d'Austria in eine spanische und eine österreichische Linie der Habsburger. Solange Karl der Fünfte, als Karl der Erste, auch König von Spanien war, standen ihm zur Finanzierung seiner imperialen Politik auf die Ressourcen eines Imperiums zur Verfügung. Das von Neapel bis Amerika und von Spanien bis an Ostsee kommt, wenn man die Reichssteuern mit einbezieht, reichte. Imperiale und territoriale, kaiserliche und königliche Aufgaben und Ausgaben lassen sich unter Karl dem V. nicht exakt. Und an diesem weit gespannten Rahmen, den die oberdeutschen Merchant Bankers durch die Wahlhilfe für Karl den V. selbst mitgeschaffen hatten, an diesem weit gespannten imperialen Rahmen musste sich auch die Geschäftspolitik halten. Die Rückzahlung der Wahlgelder der Kaiserwahl, was ging die Kaiserwahl Spanien an, erfolgte zum guten Teil aus spanischen Einkünften. Wurde in Deutschland beim Bonser Reichstag vereinbart und erfolgte dann, Karl der V. hatte immer die Möglichkeit, wenn er Geld brauchte, mal neapolitanische Renten zu verkaufen, an seinen Bruder Ferdinand und dafür Tiroler Bilder zu bekommen, wenn die amerikanischen Lieferungen ausfielen. Er konnte auf spanische Einkünfte zurückgreifen, auf niederländische Einkünfte zurückgreifen, er kriegte Reichssteuer. Da waren so viele Einkommensquellen. Entsprechend musste auch die Geschäftspolitik, die Business Strategy, die Doria gesagt hat, entsprechend im Personal musste auch die Business Strategy sein. Dieser Rahmen, dieser politische Rahmen, diese politischen Rahmenbedingungen ändern sich 1557. Spätestens. Es ist aber, wie gesagt, völlig belanglos bei den einzelnen Geschäften, ob das einzelne Geschäft in Madrid oder in Brüssel oder in Augsburg oder sonst irgendwo abgeschlossen wird. Dringende Verpflichtungen hier konnten mit Geldern von dort finanziert werden, das war alles möglich. Aber für die Zeit nach Karl V. gilt das nicht mehr. Der politisch-dynastischen Aufteilung des Imperiums Karls V. entsprach zwangsläufig auch einer Aufteilung der Ressourcen. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich, weil es Konsequenzen hat. Denn damit veränderten sich für alle europäischen, nicht nur die überdeutschen, für die europäischen Merchant Bankers die geschäftlichen Rahmen, die politischen Rahmenbedingungen. Musste unter diesen Umständen, so möchte ich mal fragen, auch für die Diskussion, nicht eine räumliche, eine sachliche Konzentration, eine Schwerpunktbildung, eine zumindest informelle Aufteilung der Märkte des Kreditmarktes in Einflusssphären eigentlich sehr naheliegend sein? Ich glaube, diese Frage ist bisher in der Forschung kaum ernsthaft diskutiert worden, geschweige denn untersucht worden. Dazu wäre nämlich möglich eine Finanzgeschichte der österreichischen Habsburger für diese Zeit und ihre finanziellen Beziehungen mit der spanischen Linie der Habsburger, darüber wissen wir auch nur Bruchstücke, finanzielle Beziehungen zwischen der spanischen und der österreichischen Linie der Habsburger. Und so möchte ich eigentlich für das, was ich bis hierher vorgetragen habe, nur ein Beispiel einmal nennen für diese neue Entwicklung und für die Konsequenzen, die sich aus der Sicht der oberdeutschen Merchant Bankers ergaben. Hier nur das Beispiel von Wolf Thaler, weil mir das gerade aus eigenen Forschungen besonders gut vertraut ist. Im Jahre 1534, als die Fuller und Wölver, Paumgartner, Hauerwart, Unruh, wie sie alle heißen, längst zum Establishment gehören, ist Wolf Thaler, der ältere, Kleidermann. Bescheidenes Vermögen zwischen 2400 und 4800 Gulden. Kleiner Händler, nichts anderes. Als er 1582 stirbt, sind die Mannlöcher und die Baumgartner längst Konkurs gegangen, aber sein Vermögen hat sich ja wieder in 61.000 Gulden vergrößert. Und es wächst unter seinem gleichnamigen Sohn bis 1604 auf 161.000 Gulden an. Die Grundlage, wenn man guckt, wie ist dieser Vermögenszuwachs zu erklären, bildet zunächst Warenhandel. Ein weit ausgedehnter Warenhandel, Textilien, Teppiche, Juwelen, Gewürze komischerweise nicht, vor allem aber natürlich Kupfer, Metallhandel. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, als er Teil der neuen Generation wird, nach vorne tritt, reichen seine Geschäftsbeziehungen von Danzig und Krakau im Osten bis Lissabon, von Venedig bis Amsterdam und Hamburg. Bis und indirekt von Hamburg aus nach London. Aber daneben treten, und auch das ist typisch, das ist so die Wurzel eines ersten Wohlstand ist, aber noch nicht Reichtum. Daneben treten seit 1550 in wachsendem Maße Kreditgeschäfte. Aber, und das ist das zweite Interessante und gibt uns einen Ansatzpunkt für die Erklärung für dieses Phänomen, warum die neue Generation nicht mehr in Spanien engagiert ist. Die Kreditgeschäfte finden nur noch mit den österreichischen Habsburgern statt. Da aber in wachsendem Maße. 1569 hat Wolf Parler zusammen mit der ebenfalls zu dieser neuen Generation gehörenden Firma Weiß, auch aus Augsburg, 435.000 Gulden von Kaiser, von der österreichischen Linie der Habsburger, der österreichischen Linie der Habsburger angehört, zu fördern. Ein Vergleich. Gleichzeitig haben die Fugger von den österreichischen Habsburgern 235.000 Gulden zu fördern. Wenn Sie die dritte Summe noch im Kopf haben, 60.000 Gulden Vermögen, dann sehen Sie dreierlei. Die Grundlage der Warenhandel, der Einstieg ins Kreditgeschäft, mit einem höheren Anteil von Fremdmitteln, ich kann die Prozentzahl der Eigenmittel damit auskommen, so klein ist der. Und drittens die ganz eindeutige Ausrichtung auf die österreichischen Habsburger, die Begrenzung direkt und die ist freiwillig. Denn Parler ist von den Staatskontrollen überhaupt nicht betroffen. Und eine ganz bewusste Strategie, Ausrichtung auf die österreichischen Habsburger, bedeutet natürlich gleichzeitig automatisch Zurückhaltung von der Iberischen Halbinsel. Denn überall kann man nicht zur gleichen Zeit tätig sein. Das hat mich eigentlich vielleicht noch einen weiteren Punkt. Dieser ausgewählte Einsatz von Fremdmitteln ist für jene Zeit nicht unüblich. Das ist üblich. Das tun viele. Aber er zeigt, ist ein weiteres Indiz dafür, irgendwo müssen ja die Fremdmittel herkommen. Irgendjemand muss ja geliehen haben, ihm das Geld gegeben haben. Das zeigt doch eigentlich, dass die Wirkungen der Staatsbankrotte auf die oberdeutsche Wirtschaft nicht so verheerend gewesen sein können. Es ist Parler offenbar immer möglich gewesen, Fremdmittel aufzubringen, und zwar zu relativ günstigen Bedingungen, denn wenn er hätte Zinsen zahlen müssen, dieselbe Zinsen zahlen müssen, wie der Kaiser ihm zahlte, dann wäre das kein Geschäft gewesen, dann wäre das also Verlustgeschäft gewesen, er hätte die Unkosten zu tragen gehabt. Also muss es doch noch ein durchaus leistungsfähigen Kapital- und Kreditmarkt trotz der Staatsbankrotte gegeben haben. Und Wolf Parler ist in dieser Hinsicht kein Sonderfall. Wir haben das Zeugnis eines sehr erfahrenen Mannes, der den oberdeutschen Kapitalmarkt bestens kannte, nämlich des Reichspfennigmeisters Georg Oesung. Der war 20 Jahre lang mit nichts anderem beschäftigt, er saß in Augsburg und hatte für den Kaiser Anleihen aufzubringen. War doch ungeheuer tüchtig. Und 1566, gerade in jener kritischen Zeit, berichtet der Oesung an den Kaiserhof immer wieder, das wiederholt sich Jahr für Jahr, er fände weder in Nürnberg, noch in Ulm, noch in Straßburg, noch in Augsburg, also in dem großen Viereck, er fände außer den Fugger niemanden mehr unter den großen Firmen, die noch direkte Geschäftsbeziehungen zu Spanien hätten. Es ging damals um den Transfer von Heiratsmöden, die Heirat zwischen den beiden Linien der Habsburger, und da sollte dort in der Ausbildung der Kaisersöhne, Rudolf vor allen Dingen, dann stand unterhalb, der sollte transferiert werden, und er fand keinen außer den Fugger, die dort Geld bereitstellen konnten. Sie hatten Geld, sie waren auch zu Geschäften bereit, aber mit den österreichischen Habsburgern nicht mit Spanien. Das war eine ganz, das kann kein Zufall sein, das muss eine, nach meiner Überzeugung, eine ganz gezielte Geschäftspolitik, eine Zurückhaltung sein. Welche Gründe können dafür ausschlaggebend gewesen sein? In der kaufmännischen Korrespondenz jener Zeit findet man nur so pauschale Formulierungen. Da ist von dem heillosen spanischen Wesen die Rede. Eine immer wiederkehrende, fast schon stereotype Formulierung. Was damit konkret gemeint ist, weiß ich nicht. Von Urlaub einmal in dieser Zeit Beschwerden anderer Merchant Bankers über Beschlagnahmungen, schlechte Verweisungen und so weiter, also mangelnde Sicherheiten in Spanien, an den Kaiserhof gelangen lassen, mit der Bitte oder in der Hoffnung, der Kaiserhof würde in Madrid vorstellig werden, zugunsten durch den gesamten Kirchenhof. Und zugunsten der überdeutschen Kaufleute, das ist auch Erfolg. Wir haben die Berichte Kirchenhüllers aus jener Zeit. Geändert hatte sich in den Augen der überdeutschen Märchenbankers nichts. Sie sehen, auf welchem Level das sich abspielt, dass auf dem Level internationaler Beziehungen, auf gesamten und Wirtschaftsebene spielte sich diese Sache ab. Ich glaube, über ein Drittel ist diese Klage, es müssen spezifische Gründe gewesen sein, denn die Klagen über mangelnde Zahlungsmoral und Zahlungsfähigkeit, die trafen nicht nur die spanische Krone. Alle Potentaten waren mit ihrer Zahlungsmoral und oftmals auch mit ihrer Zahlungsfähigkeit sehr großzügig, sagen wir einmal. Und Wolf Bader hat es mal so ausgedrückt in seiner Korrespondenz, man könne sich auf so großer Potentaten Bezahlungen mit all dem gewiss verlassen. Gewiss. Das ist Kaufmannsehre, pünktlich zum korrekten Termin den Wechsel, die Schuldverschreibung einzulösen. Aber mit so großen Potentaten, die haben eine andere Moral im geschäftlichen Sinne, wollte Bader damit sagen. Das ist eine sehr riskante Sache. Aber das galt für alle. Das galt nicht nur für die spanische Krone. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Grund, das galt auch für den Kaiser nebenbei gesagt, für alle galt das. Wesentlich war, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied zwischen Spanien auf der einen Seite, der spanischen Krone auf der einen Seite und den österreichischen Habsburgern auf der anderen Seite. Ein wesentlicher Unterschied in den Augen der überdeutschen Merchantbankers war, dass der Wiener Hof im Gegensatz zur spanischen Krone nie die Zahlungen förmlich eingestellt hat. Niemals. Er hat immer wieder versucht, der Kaiserhof, irgendwelche Einkunftsquellen flüssig zu machen, und oft nach Jahren mit Verzögerungen und so weiter, aber doch zu bezahlen. Also immerhin nach einzusehen, das Bild der Liquidität, wenn auch einer sehr begrenzten, limitierten Liquidität, aufrechtzuerhalten. Das war etwas ganz anderes, als wenn jemand plötzlich sagte, aus, hier wird nicht bezahlt, du kriegst hier Schuldverschreibungen, dafür Zinssatz einseitig gesenkt, das heißt die Geschäftsbedingungen einseitig geändert, das waren Dinge, die für einen kaufmännisch denkenden oberdeutschen Merchantbankers inakzeptabel waren. Inakzeptabel waren. Der fühlte sich immer einer Willkür ausgeliefert und da zog er die Konsequenzen. Dagegen hatte die Staatsbankrotte eben von 1557, ja 1560, darüber kann man streiten, ob es einer war, 1573, 75. Diese Staatsbankrotte hatten in den Augen der überdeutschen Merchantbankers die Kreditwürdigkeit, die Gitter der spanischen Krone gründlich zerstört, sodass Wolf Bader selbst in Zeiten äußerster und größter finanzieller Bedrängnis, in wie er selbst, geriet teilweise und bester Preise in Spanien sich weigerte, die spanische Krone, es geht immerhin um ein Geschäft von 30.000 Cent an Kupfer, das ist schon was. Wenn Sie sich mal so überlegen, dass der Kupferpreis so bei 16, 17 Wesen lag damals, da sehen Sie sich also was im Geschäft, nicht? Er hat das Geschäft ausgeschlagen. Nicht formell. Er hat unerfüllbare Bedingungen gestellt. Die wichtigste Bedingung war Barzahlung in Deutschland. Nun, wie soll die spanische Krone Barzahlung in Deutschland? Ja, das wusste Pader, er wollte nicht. Er wollte nicht. Das war nicht so riskant. Er hatte 70.000 Zentner auf Lager. In Lübeck, in Danzig, in Hamburg, zum Teil verpfändet an seine eigenen Geldgeber. Er war wirklich in Bedrängnis und nicht wegen lieber gewesen auf dieses Geschäft. Aber die spanische Krone war für ihn kein Geschäftspartner, kein solider, kein seriöser Geschäftspartner. Die Augsburger Bürger haben sich ja schon 1560 sehr planmäßig eigentlich aus Spanien zurückgezogen. Die Führer sind eine Ausnahmeerscheinung, wenn ich das erwähnen darf, denn sie besaßen eben in Erasmus eine Einnahmequelle, die zwar eine Abhängigkeit von der Krone bedeutete, aber gleichzeitig auch relativ sichere Naturaleinkünfte und damit wieder die Verbindung Warenhandel, Bankgeschäft, Anleihegeschäft gewährleistete. Die neue Generation, von der ich gesprochen habe, die neue Generation hatte keine derartigen Bindungen. Sie konnte deshalb viel kühler, viel nüchterner prüfen, soll ich dort mich engagieren, soll ich dort investieren oder nicht. Und sie hat sich rein nach kaufmännischen Gesichtspunkten entschieden zu sagen, nein, das dort nicht. Selbst der Warenaustausch, der ja noch relativ risikolos war, weil er zwischen Privatleuten sich abspielte, selbst der Warenaustausch zwischen Oberdeutschland und Spanien, selbst der wurde zunehmend durch Mittelsmänner durchgeführt, die die oberdeutsche Kaufleute, die neue Generation, bevorzugt Lieferung von Waren an Niederländer oder an Italiener, die können dann nach Spanien liefern. Auch das scheint mir insgesamt, meine Damen und Herren, ein Anzeichen für eine Aufteilung der Märkte in Einflusssphären seit der Mitte des 16. Jahrhunderts zu sein. Gleichzeitig bemühen sich, wenn man sich auf einer Gegend zurückzieht und man will weiter Geschäfte machen, damit man andere Räume, andere Regionen und man andere Gebiete und Geschäftszweige ausbauen und erfinden. Und das tun die überdeutschen Merchant Bankers auch. Es ist sehr deutlich, dass sich die Geschäfte von den Kreditgeschäften mit den Habsburgern habe ich eben schon gesprochen. Daneben werden ganz deutlich die Geschäftsbeziehungen nach Mittel- und Osteuropa ausgebaut. Es ist sicherlich kein Zufall, dass sich gerade seit der Mitte des 16. Jahrhunderts immer mehr oberdeutsche Kaufleute in der Messestadt Leipzig, dem Tor zum Osten, niederlassen. Sie gründen dort oftmals eine eigene Firma, zunächst nur eine Niederlassung, dann eine eigene Firma, bleiben aber meist noch über zwei, drei Generationen hinweg eng verbunden mit dem Stammhaus in Oberdeutschland. Eine ganz ähnliche Entwicklung ist dann etwas später, seit etwa 1600, im Hinblick auf Amsterdam, Hamburg, London. Nachweisbar. Wie den Schwendenbergern, den Viehleuten aus Nürnberg, die Lebzelle aus Ulm und die Koch aus Memmingen, die verzweigen sich nach Leipzig. Und so finden wir umgekehrt ab 1580, 90, als die Krise an Werten überwunden ist, Stefan Biedram und seine Brüder aus Nürnberg, plötzlich in Amsterdam, Hans Huber, die Häuser, Hopfer, Schöner, Jülich in Amsterdam, Hamburg, London und in der Schweiz. Alle diese Familien, die ich jetzt nun mal so genannt habe, gehörten im Zeitalter der Fugger nicht zum Establishment, nicht zur Führung, noch nicht. Sie sind bekannt, sind keine Millions, aber nicht im ersten Glied, sie stehen im zweiten oder dritten Glied. Aber nicht nur diese räumliche Mobilität ist kennzeichnend, glaube ich, für die neue Generation, sondern auch ihr Sinn für neue geschäftliche Möglichkeiten, verbunden mit einer sehr kontrollierten und kalkulierten Risikobereitschaft. Spekulativ abenteuerliche Pläne, die da etwa bei Venezuela und bei Milton der Wälder, das viel berühmte und beschriebene, solche Sachen wird man dort nicht finden. Bei dieser Generation, dafür ist sie sehr nüchtern, protestantisch nüchtern, möchte ich fast sagen, denn die überwiegenden Zahl der Angehörigen dieser neuen Generation sind Protestanten. Sehr protestantisch nüchtern kalkulieren, aber durchaus risikobereit. Als 1602 die Vereinigte Ostindische Kompanie, die Niederländisch-Ostindische Kompanie gegründet wird und damit eigentlich eine neue Phase in der überseeischen Expansion eingeleitet wird, da gehören Hans Huber und die Jülich, die aber wiederum mit Thaler, die ich jetzt schon erwähnte, verwandt sind, ferner die Pilgram aus Nürnberg und sogar der inzwischen in Leipzig zum Ratsherren aufgestiegene Wegzeuger, die gehören zu den ersten Aktionären der Niederländisch-Ostindischen Kompanie. Schon im original ersten Aktionärsbuch stehen sie verzeichnet. Es folgt dann sehr schnell die Bosch aus Nürnberg, Leder aus Straßburg, Heinrufer aus Augsburg, da sofort die neue Chance entdeckt, investieren. Das ist ein Geschäft zwischen Kaufleuten, das ist gut, wenn auch nicht ohne Risiko. Ob damals neben diesen namentlich nachweisbaren Aktionären schon daneben auch noch Aktienkäufe unter fremden Namen erfolgt sind von Überdeutschen, lässt sich nicht nachweisen, ist aber durchaus möglich. Für die Zeit des 30-jährigen Krieges konnte ich es nachweisen, in einem, hab das ja auch veröffentlicht, in einem ganz erheblichen Umfang dann überdeutsches Kapital als Hidden Investors sowohl bei der Niederländisch-Ostindischen Kompanie wie auch gleichzeitig bei der East India Kompanie in London. Gleichzeitig. Das große Wettrennen zwischen diesen beiden Kompanien in Ostasien und die Einfluss, wer sollte entscheiden, wer da gewinnen wird? Nun, das Beste ist eine solche Situation, man investiert in beide. Man ist dann immer auf der Gewinnerseite. Wer auch immer. Und man ist prädestiniert, ein Arrangement zwischen den beiden Konkurrenten zu vermitteln, wenn man auch bei beiden beteiligt. Dann ist man prädestiniert dafür. Das war die Geschäftspolitik. Ja! Und diese Investitionsentscheidung, sich an den neuen Unternehmen über den Companies zu beteiligen, das waren keine Spekulationen. Denn es waren keine kurzfristigen Gewinnerwartungen damit verbunden. Die Emission der niederländischen Anteile, der Anteile der niederländischen Kommission, seit 1606 taucht der Begriff Aktie auf. Die Emission erfolgt auf die 10 Jahre gerechnet. Das heißt, nach 10 Jahren sollte Abrechnung verhalten und dann eventuell Dividende, falls das Geschäft gut gelaufen war, gezahlt werden. Vorher nicht. Es war also eine langfristige und daher wohl, glaube ich, wohlüberlegte Investitionsentscheidung und nicht so eben mal, ach na ja, da können wir mal dahin und mal dahin, so nicht, sondern es war eine Strategie. Strategie, die dahinter stand. Wenn man Geld auf 10 Jahre festlegt, das überlegt sich jeder Kaufmann. 10 Jahre ist heute eine lange Zeit, war auch damals schon für einen Kaufmann eine lange Zeit. Zumal die Übertragbarkeit dieser Anteile zwar nicht verboten war, ausdrücklich, aber es musste sich ja erst ein Markt dafür entwickeln. Es war ja eine neue Form, es musste sich ein Markt entwickeln. Und wie dieser Markt aussehen würde, das wusste man bei der Zeichnung, bei der Emission noch nicht. Der Erwerb dieser Anteile bedeutete also eine längerfristige Kapitalbildung in einem mit vielen Risiken behafteten Geschäftsbereich. Und eine solche Entscheidung musste gut überlegt werden. Und dabei dürften in den Augen der oberdeutschen Firmen zwei Dinge eine Rolle gespielt haben. Zum einen gewannen sie auf diese Weise wieder den direkten Zugang zum Welthandel, den sie mit dem Rückzug aus Spanien verloren hatten. Zum zweiten hatten sich die politischen Konstellationen und Bedingungen in Deutschland geändert oder begannen sich seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts zu ändern. Die wachsenden politischen und konfessionellen Spannungen, die dann zum 30-jährigen Krieg führten, waren den überdeutschen Kaufleuten nicht verborgen geblieben, denn viele dieser Auseinandersetzungen spielten sich gerade in den Reichsstädten ab, erwähnen wir Kalenderstreit und so weiter, und in den Reichsstädten saßen zugleich diese Kaufleute. Auf diesem Grund, und als dann 1780 der Reichstag zum ersten Mal seit Karl V., also seit über 50 Jahren, auseinanderging, ohne einen Beschluss gefasst zu haben, ohne Türkensteuern bewilligt zu haben, alle Reichstage hatten immer bewilligt, Steuern bewilligt, immer wieder bewilligt. Diesmal 1608, sagt der Reichstag, sind die Spannungen zwischen protestantischen und katholischen Ständen so groß, dass kein Beschluss zustande kommt? Das hatte für die oberdeutschen Kaufleute eine wesentliche Bedeutung. Verhandlungen mit den österreichischen Kaisern, mit den österreichischen Habsburgern über eine Vorfinanzierung und Zwischenfinanzierung dieser Steuern, die entfielen. Es waren keine bewilligt worden. Das war ja eines der großen Grundlagen, das einzelne Kreditgeschäft mit den österreichischen Habsburgern, die Vor- und Zwischenfinanzierung von Steuern. Die zahlten langsam und ratenweise und der Kaiser brauchte das Geld lieber gestern als heute oder gar morgen. Und das war das große Geschäft, das Kreditgeschäft des Kaiserhofes mit den oberdeutschen deutschen Bankers. Das war Schwerpunkt des Kreditgeschäfts. Das ist Zinsen. Tja, nun muss man andere Anlagemöglichkeiten und Geschäftsmöglichkeiten suchen. Ich glaube also, dass hier sowohl ökonomische wie auch politische Faktoren seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts eine Umorientierung und konfessionelle Faktoren eine Umorientierung, eine erneute Schwerpunktbildung erkennen lassen, eine Schwerpunktbildung weg von den österreichischen Habsburgern hin zu den gleichgesinnten protestantischen Kaufleuten und Bankiers in Amsterdam, in London. Das ist seit dem 17. Jahrhundert eine neue Strategie, die nicht der Aufteilung der Märkte widerspricht, sondern sie eigentlich nur bestätigt. Sie gab der Platz der Reichstag gab die Gelegenheit, diese traditionellen Bindungen zwischen oberdeutschen Merchant-Bankers einerseits und dem jeweiligen Kaisertum auf der anderen Seite allmählich zu lösen, immer das nun verfügbare Kapital an anderen Schwerpunkten, an neuen Schwerpunkten einzusetzen. Nach einem halben Jahrhundert bahnte sich damit wiederum eine Schwerpunktverlagerung an, Mitte des 16. Jahrhunderts, Julia, Beginn des 17. Jahrhunderts. Und diese Schwerpunktverlagerung des Zweifels ohne den 30-jährigen Krieg damit beschleunigt worden. Statt für den österreichischen Habsburgern verbanden sich nun im 17. Jahrhundert die neue Generation mit den neuen aufstrebenden Kolonialmächten im Nordwesten Europas. Dieser Prozess, der sich seit dem 17. Jahrhundert deutlich erkennen lässt, musste nicht unbedingt zu einer Schwäche der oberdeutschen Wirtschaft führen. Er konnte ja auch neue Absatzmärkte eröffnen und übersehen. Diese Chance hat eigentlich erst der 30-jährige Krieg zerstört. Und zwar eigentlich auch erst seit 1631, als in Oberdeutschland unmittelbares Kriegsgebiet wurde. Damit wurde die Produktionsgrundlage zerstört. Und hier zeigt sich sehr deutlich die enge Verbindung zwischen Warenhandel und Geldgeschäft. Wenn das eine nicht mehr geht, aus welchen Gründen auch immer, geht auch das andere nicht mehr. Ich möchte die Erleichterung, dass die Ergebnisse in 6 Punkten kurz zusammenfassen. Erster Punkt: In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts gelingt den oberdeutschen Merchant Bankers der Durchbruch, der Aufstieg in den Kreis der international führenden Bankengruppen, aber die spielen niemals eine beherrschende Rolle, nur in diesem sehr, sehr begrenzten Sinne kann man überhaupt von einem Zeitalter der Führer sprechen. Zweiter Punkt, von einem Zeitalter der Genesen kann man etwa, glaube ich, ab 1570, 1580 sprechen, aber nicht so sehr in meinen Augen, weil sie die größten Assentistas waren. Sie spielten schon lange vorher als Assentistas eine große Rolle, sondern weil sie, beziehungsweise die von ihnen beherrschten Messen von Piacenza, zunehmend eine für den europäischen Kapital- und Kreditmarkt unentbehrliche Funktion wahrnahmen. Die Funktion einer Clearing-Instanz für den internationalen Geld und für die internationalen Geld- und Kapitalströme. Ich glaube, da waren die Algebraer und wurde man nicht in ihren Referaten deutlich gezeigt. Und diese Funktion, diese Clearing-Stelle, wurde in dem Augenblick notwendig und unentbehrlich, als die Märkte geteilt wurden. Irgendwie mussten diese Teilmärkte kooperiert werden. Und das war die neue Funktion, möchte ich fast sagen, der Messen von Piacenza. So sieht es aus oberdeutscher Sicht aus. Die neue Generation, das wäre Punkt 4, die neue Generation der oberdeutschen Merchant Bankers verfolgt dabei zunächst eine sehr alte Business Strategy, die Bindung an das jeweilige Kaiserhaus. Auf dieser Bindung sind sie groß geworden und der bleiben sie treu bis zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Also auch hier eine gewisse Aufteilung der Märkte. Durch diese 5. Punkt: Erst als zu Beginn des 17. Jahrhunderts die Parteinahme für die österreichischen Habsburger auch politisch-konfessionell eine Parteinahme bedeutet in den Augen anderer, eine Parteinahme in den wachsenden inneren Auseinandersetzungen in Deutschland, erst dann ziehen sich die oberdeutschen Merchant Bankers zurück von den österreichischen Habsburgern, um nicht Partei nehmen zu müssen. Und wenn sie trotzdem Geschäfte machen wollen, müssen sie sich woanders hin orientieren. Und so kommt es dann, das wäre der letzte Punkt, zu jenen steigenden Beteiligungen an den großen Überseekompanies. Ich glaube, es waren die größten Unternehmen jener Zeit, wenn man vom Stammkapital absieht, mal ausgeht. Und konnte ich zu diesen Verlagerungen von Süden nach Osten, von Osten nach Westen, innerhalb von etwa 100, 150 Jahren. Vielen Dank. Grazie per questa relazione molto ricca, documentata. Vedremo che possiamo dire in alcuni punti più o meno esatti. Primo, il professore Hildebrand comincia con il problema della periodizzazione. La grande crisi degli anni 57-60 dice che fino a questo punto, fino a questi anni, grandi banchieri tedeschi della Germania meridionale avevano l'opportunità, la possibilità di entrare nella produzione, grande produzione internazionale, come competitori particolarmente dei genovesi. Dopo possiamo parlare sul problema delle crisi in generale. Ieri abbiamo avuto la possibilità di vedere come si delinea o si mostra la grande crisi degli anni 1622 fino a 1652. Un'altra grande crisi, la ricerca francese adesso vuole mostrare che c'è una serie di crisi, si parla di una esitazione, cominciando con questi anni di 60, 57, 60. Un'altra importante punto poi questa grande crisi della guerra di Italia. E Hildebrand sale e parte dalla situazione delle ricerche tedesche. Ehrenberg ha parlato dell'epoca tecnica e lo scrive particolarmente ha continuato in questo campo e Hildebrand si oppone al contro questa situazione, questa opinione che genovesi i tedeschi hanno tanto dominato la finanza internazionale. Il Liban è dell'opinione che dopo negli anni 60-57 dall'epoca dei genovesi. Adesso la problematica della decadenza dei tedeschi dice che naturalmente c'erano fallimenti Strida parlato di più o meno 70 fallimenti, ma Hildebrand dice che soltanto più o meno 15 schon die Galileo, die Ferrero a constatar. Con gli olandesi e gli inglesi solo de protestantes. In gewisser Weise ist in der Tat nur so viel der evangelischen Katholiken, sondern auch Protestanten, die die Leute viel Importanz sondern die Religion. Und wenn sie wissen, die Religion era lo per le persone entrate in contatti familiari con il gruppo più importante di Franco, la famiglia di Borecchia, di Amburgo, dei Fantuffel, vediamo come la nuova costellazione è totalmente diversa della costellazione dell'epoca del fumo interroso. E durante la guerra dei 30 anni, questo gruppo fu obbligato di cambiare il campo di attività del centro nuovo di Regina e di Erba, anche è divenuto a Cairo, a Frankfurt, la Svizzera, con Berna, Genova e Ginevra, e poi di Erba, sono entrato in contatti importanti con la Corona di Francia, e poi Berna, Sondagna, si è fatto il clicco, vediamo che il cambiamento totale comparato con la situazione della prima metà del 500. Così vediamo come in una fase di transizione dopo questi anni di 60 fino al comincio, al principio della guerra dei 30 anni, la situazione è totalmente differente. E qui vorrei concludere con una presentazione sul problema della generazione. Abbiamo investigato tanto dopo la situazione della congiuntura, è necessario studiare anche il problema delle generazioni. E una combinazione di questi ricerche, di queste ricerche della congiuntura, la famosa congiuntura degli americani, del francese, eccetera, una particolarità dell'Europa centrale, di quello che di interessarsi più a questi problemi della generazione, con questi problemi, gli altri problemi della quantitativa, per analizzare i campi per approfondirsi su questa problematica è necessario continuare l'investigazione, la ricerca quantitativa con questa più meno qualitativa della generazione. E la relazione del collega Lindbrand ha il grande merito di aver aperto quando totalmente nuovo, fino ad adesso conosciamo soltanto alcuni dei punti importanti forse la storia di Dietz, di Hans Kitz, di Frankfurt, io le ricerche naturalmente su Amsterdam, su Hamburgo, ma io da tutto il mondo panorama totale e il merito del collega Lindbrand. Grazie. Ogni interessante la città di Castello del Consiglio ci sarà a disposizione una cultura, un addetto della sovrintendenza che guiderà il gruppo che guiderà il Castello per la zona dell'Appia. Allora, bisognerà trovarsi in via all'ingresso del Castello alle ore 15:15. Allora, eintreten um 3:15 Uhr vor dem Eingang des Schlosses. Und dann wird eine Führung stattfinden. Von den Berlin und von den österreichischen durchgeführt worden war. Es ist interessant, und das Thema ist interessant, also ein Fuß der Politik, der großen Politik über wirtschaftliche Strategie. Und ich möchte eine Frage stellen. Was war die Rolle dieser Handelsleute in der Zeit, wo man innerhalb der Katholer-Familie debattiert hat, wer wäre der richtige Nachfolger dafür? Jemand weiß, der sagt, ich bin automatisch Ferdinand, der war Kandidat, aber dann der Hitler war aber der Lieblingskandidat meines Vaters. Und der Hitler wahrscheinlich alles geändert, aber haben diese auch in dem Wissen auch etwa getrieben zum Wissen dieser deutschen Lösung. Es ist bekannt, also natürlich in Europa kein Fremd mehr als Kaiser. Aber in die Europa. Breve riassunto. Il professor Pepacci, che ha scritto un libro sulle finanze austriache nell'epoca dell'imperatore Leopoldo I, ha detto, conosce molto bene il Hofkammerarchiv, uno dei archivi più importanti di Vienna, che ci sono i Gedenkkrieger per anno e anno. Non è possibile di sentire la politica finanziaria della Casa di Austria sulla base di questi Hofkammerarchiv. Uno dei giornali storici tedeschi potrebbe fare un studio molto importante per continuare in questo campo di relazioni internazionali. E questo è il primo punto, l'altro è l'impulso della grande politica sulla strategia economica di questi grandi banchieri. Naturalmente è un problema molto difficile. Io conosco la situazione di Verona 1560, sono gli ultimi anni di Anton Fugger. È il fatto che la casa di Fugger non era d'accordo con la decisione di Calogrando in favore di Felipe II, perché Felipe II era anche per il governo straniero che acquista. Non era possibile di entrare in contatti personali, come con le relazioni tra Antonio e Calogrando erano molto, molto strette, ma era impossibile di parlare con Felipe. Naturalmente una grande difficoltà la lingua. Anche se ha conosciuto l'italiano, ma non ha conosciuto lo spagnolo. E la persona che dice non ha conosciuto il tedesco, forse naturalmente ha letto il tedesco, ma non ha parlato il tedesco. In tutti gli uomini, il gruppo di Felipe sono stati spagnoli, la figura la più importante era Francisco de Erasso. E la persona che anche il Felipe ha odiato era Francesco de Erasso. Lui ha detto Francesco de Erasso l'uomo che questo era anche il giudizio di Matthias Pepe, rappresentante della casa di Fuga Andres Alverdi, che Francesco Erasso era molto difficile che solo la cerchi tra tanto il pubblico e Ferdinando. Questo è il problema. Allora, noi potete conversare e darmi un contatto con Ferdinando come quel bambino. Sono due tipi di differenti. Cada tipo era più liberale e Ferdinando anche. Ma Ferdinando ha avuto la medesima Eine katastrophale Arbeit, an der viele andere unserer Dissertationen aufbauen. Und ein völlig falsches Bild der Gegenwart, die Arbeit von Hagen, die Arbeit von der Baumwinde, all die Selbstarbeiten bauen auf der Tosch auf, wenn man mal die Anmerkungen sieht. Und die Stimmen, da sind einfach nur immer die Dinge abgestimmt, die da jeweils stehen. Und all hier, das sind dann letzte Augen, die haben fünf andere Stimmen enthalten. Und wenn diese ganzen Missverständnisse kommen wir zur astrologischen Sinnen natürlich. Erzählen kann ich ein Wahrnehmen zweimal, dreimal, viermal und so weiter. Aber die Arbeit ist gedruckt, es gibt nur Zeitschrift, also wird sie zitiert und wenn es falsch ist, nun ja, wird es falsch sein. Weil es die Quellen kennt. Man muss, und ich beschränke mich jetzt viermal auf die Reichsfinanz, also auf das Verhältnis zwischen Kaiser und den Einkünften aus dem Reich, aus dem Imperium, aus dem Reichssteuern, da ist ja ein Teil. Dazu muss man immer die Reichsakten, das ist ein anderer Bestand, hinzufügen. Dieser Bestand ist nur reich nochmal, ich glaube, es sind über 500 Fassen drin. Für die Zeit von etwa 1500 bis 1749. Ich glaube, 500 oder 518 Fassige, solche Fassige, 500 bis 600 Jahre, das kann man wohl dann sagen, bei Umständen bis zum Teil zweifeln, pro Fassige, die müssen dann immer dazu gehen. Und diese Reichsakten sind leider für uns unbekannt. Sie sind normal verordnet, aber sie sind gründlich oder nicht unbekannt. Sie sind nicht gründlich chronologisch geordnet, nicht. Sie sind mit einem sehr oberflächlichen Namensmuster versehen, das taucht einfach nicht. Damit kommt man im Fall. Ich habe zum Beispiel den Kader der Kirche finanziert, im zweiten Weltkrieg 16. Jahrhunderts war, von Ludwig I. bis nach dem Ludwig II. Jahrhundert. Im Register taucht Kader überhaupt nicht auf. Aber die Entscheidung wird ja auch nicht. Aber Entscheidung zu bilden verhindert, haben sie nicht versucht, jedenfalls ist nichts davon nachweisbar. Ich habe sogar also hier eine bewusste Zurückhaltung in die Hausangelegenheiten einer Dynastie, die niemals in familiären Dingen und gern heimisch einer anderen Familie. So hat man sich da zurückgehalten. Das war eine Frage der Karte. Großartige Übersicht. Die Operade, die wir Zeit, die liberalische Fakultät hat, also als Bankiers und als Kaufmann und Kaufleute, welche Bankiers, ohne die Frage, ob das möglich ist, also für den liberalen Bereich etwas Ähnliches zu sagen. Die zweite Frage bezieht sich auf die Erarbeitung, also Man kann ja nicht immer nur auf die Jahre Sachwaren beziehen, und nicht an der Haltung zurück. Das geht ja nicht. Das macht wieder auch 5, 6, 8 Zwischenstationen in Schlittenberg, aber irgendwann kommt auch die Liga bei uns. Aber es gibt wenig Quellen, die über einen direkten Handel mit dem Neapel aussagen. So aktuell fällt mir jetzt ein, der die Berichte von Matthias Kaufmann, Sie kennen sie ja auch, die in Nürnberg überliefert sind, nicht im Fugerhaschen, weil gar nicht stehen zu können. Und sie haben ja schon mal zumal gesehen, der lange Jahre, wo wir in den Fugern, wie viele andere Nürnberger verändern, und deswegen ist ja auch in Nürnberg überliefert, in Süditalien, im Tätigbau, und dort auch berichtet hat. Diese Berichte sind im Einzelnen noch nicht ausgewertet. Sie sind nur hinsichtlich der Vorgeschichte von Bettenkohlen ausgewertet, aber für die anderen Firmen noch nicht. Da sehe ich Möglichkeiten, die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Oberdeutschland und Neapel etwas näher zu fassen, quellenmäßig zu fassen. Aber speziell was die österreichischen Haftbürger anbelangt, scheinen mir als Ansatzpunkt für weitere Forschungen die Rentenkäufe bzw. Rentenfernkäufe ein guter, ausgleichlich greifbarer Ansatzpunkt zu sein. Und ich glaube, dass das auch im Überzug-Kanal-Archiv erschließbar ist. Das sagt der dice che nuove difficoltà di trovare i contatti diretti tra classi del fondo italiano e la regione dell'Europa di Napoli. Ci sono possibilità di trovare alcune vestigia, particolarmente tramite l'investigazione dei olandesi. Dell'Università di Gent ha pubblicato un volume molto importante, molto ricco sulla colonia dei fiamminghi olandesi e anche tedeschi a Venezia. E si vede che troviamo a Venezia anche rappresentanti di questi gruppi. Io vorrei menzionare un caso. Ho parlato del Pfannkuchen. La famiglia del Pfannkuchen è una famiglia di origine dei Paesi Bassi meridionali, sud-meridionali, Belgio. Per le migrazioni di questi uomini, di questi mercanti, si è creato, come prima ha detto, una diaspora internazionale, praticamente di questi mercanti di Anversa. E così troviamo il Pfannkuchen. Troviamo a Venezia, a Palermo, a Messina, a Amsterdam, a Hamburgo, a Danzig. Vuol dire che alcuni di questi mercanti avevano la possibilità di mantenere questi contatti. Messina, provenienza di Napoli, due ha menzionato lo zafferano di Aquila. E le grandi case di questi mercanti sono rappresentate a Aquila. E la centrale per il clearing era Napoli. Per le terreni dello Stato era possibile di fare un clearing tra commercio di merci e tra finanza. E l'altro era la seta. L'importanza della aceita a causa que ela nota pelo tipo de chute, de seis chute, era extraordinária luta pelo grande. E o testemunho foi que Adri havia comprado seja a igreja a Messina, a Catanzaro, e a igreja veio ao Mezzogiorno. E hanno fatto lavorare a Genova. Per questa causa Genova, accanto a Venezia, era per questi mercanti tedeschi in quel mercato dei paesi basi molto importante di Livorno. Livorno anche perché dallo stato libero della tradizione di commercio libero di quella ancora alla costa orientale atlantica e di nuovo alla costa occidentale. E ci sono libri di Heringa, uno olandese, molto ricco di Heringa, e il tedesco Ludwig Maltin ha fatto un grande studio sui tedeschi nel Mediterraneo. Trattando abbiamo continuato di investigare queste cose e invece De Rosa ha avuto una colloquio a Napoli e abbiamo parlato su questi contatti tra Giovanni. Adesso la via marittima è molto importante da Hamburgo, da Amsterdam, da Danzig, Rebecca fino a questi porti mediterranei. Perché naturalmente è una ricerca di mosaico per trovare la conoscenza, altra volta la conoscenza di famiglia, è molto importante per vedere come questi contatti si erano fatti. Esprimo un sentimento e fare una domanda di carattere generale da questo libro. Il sentimento che voglio esprimere è l'entusiasmo mio per la sua bellissima relazione. La domanda è questa. Ha detto mi sembra che dopo Carlo Vinto gli investimenti finanziari e gli interessi dei mercati banchieri dell'Alta Germania si sono spostati verso Gasburgo e Vienna, sono usciti dall'area generale dell'impero di Carlo Vinto per orientarsi verso Gasburgo e Vienna perché scavavano nel mondo germanico. Poco dopo si sono spostati verso Amsterdam e Londra perché siamo nell'area protestante. E allora la Repubblica Internazionale del Denaro, almeno quella che avevano pensato i professori di Cambridge, demanda prima di impostare questo colloquio. Che conteneva un po' tutto, il mondo germanico, spagnolo, i protestanti c'erano ma non erano ancora abbastanza. Poi, con la fine dell'impero è cessata anche quella repubblica del denaro a cui pensavano loro e si può parlare casomai di due o più diverse repubbliche internazionali, anche queste internazionali, ma più repubbliche internazionali del denaro. Vorrei sapere se questa è anche la valutazione che la nostra lingua. Credo che questa parte della Repubblica Internazionale del Danaro vero di Zeitkassis Winfrey e dann dritt eine Phase der Zersplitterung rein. Und der Rücksicht der Ansicht sind, dass man also diese Zersplitterung in der Weise sono alcuni punti tra Sendendo un corpo e tra l'altro. Io vorrei dire che la cosa è molto difficile di collaborare tra cattolici spagnoli e protestanti letterari. Sempre l'Inquisizione ha fatto una difficoltà a questi letterari, nella penisola iberica e anche nella parte italiana che è già sotto la protezione spagnola. E visto che i dettagli, il Fürstenbach, la posizione del Fürstenbach a Genova, mostra anche come in contatto con gli occhi a Venezia, mostra come il gruppo ha continuato a commerciare con il regno della Spagna e di Napoli, perché inviate la figura importante dell'impero ha ricevuto la sua, il suo denaro mediante tramite il Fürstenbach e tramite il Fürstenbach a Madrid, Fürstenbach a Venezia, Fürstenbach a Milano, Fürstenbach nella regione del Venezia. Hanno continuato uno dei quattro figli di Jacopo II si chiama Maximiliano II, che è morto nel 1626, ha lasciato 1.200.000 ducati e è stato in Spagna come altri fratelli. Soltanto questo è molto complicato di quando si entra in dettaglio si vede che la mosaico e il mosaico è molto Ja, ma su questa questione, fra le relazioni commerciali, fra le messe a bordo della vasta Germania, è stata una relazione pacifica per tutti, della Magura e della Spagna. E a Cadice è una colonia, ha avuto una colonia importante, ma importante perché tedeschi che poca relazione si continua in questo momento, se semplicemente deve segnalare questo aspetto. Sì, si può dire che a partire dalla seconda metà del Cinquecento e durante il Seicento, l'importanza del mare, diventa più e più forte. E questo dipende anche del progresso nella tecnica della navigazione, perché adesso i nomi sono più bassi per il traffico tra Hamburgo e Amsterdam e i porti del Portogallo, della Spagna e anche la Mediterranea. Naturalmente la cosa del Mediterraneo è differente perché i barbareschi fanno grandi difficoltà a partire del 1620, gli asiatici non hanno potuto continuare, ma i olandesi sono entrati in contatto con i turchi. A partire del 1620 ci sono come anche i francesi contatti sulla base di contratti di commercio. Altri sì, Aber es ist überhaupt nicht generalisiert. verliert ja auch bei dieser Unterschied. Da gibt es viele Gründe. Und man muss diese Gründe keinesfalls in einem generellen, fast schon pionierischen Prozess der Regionalisierung oder was, da kann man das viel einfacherweise erklären. Da gibt es auch Beispiele. Und ein bedeutender Grund hat dann die Herkulierung. Und das ist ja damals mit dem neuen Teil, das steht damals mit dem Kinder in Berufswahlfall, ja, das ist ja berücksichtigt, das ist ja gar nicht das. Ich meine damit, dass man dann zur Stimmung sich das Problem, was die Töchter die haben. Ja. Die Töchter haben dann auf das Gemüse mit Leichen oder Röhre. Wer stimmt nicht, dann haben sie die. Und wenn ich dann gesagt habe, ein Teil des Problems in einer anderen Firma gemacht habe, wie kauft man das Kapital? Es gibt also für den Aufstieg wie für den Abstieg so viele unterschiedliche Beispiele und Gründe, dass ich diese drei Generationen schon habe. Vererber, Erhalter und Verwerber. Ich glaube, das sagt wenig aus. Es wird eine irreführende Generalisierung, die mag für manche Fälle zutreffen, für andere Fälle kann man sie widerlegen. Wenn eine Familie über 50 Jahre im Geschäft ist, dann ist das nicht der Hintergrund, das sind dann andere zeitliche Dimensionen. Also ich bin da sehr vorsichtig. Die Frage der Absicht, die Sie ansprechen, die Frage, wie sind es verbissenlich oder wie sind es verfestigt, keine Alternative, sondern beides. Zu einem Geld zu und Fremdkapitalanteil, da war ein sehr großer Unterschied auf diesen alten Firmen. Dann haben Sie bei der Charakterisierung dieser neuen Generation sehr stark auf eine überlegte und auf eine kühle Geschäftsstrategie hingewiesen. Ich glaube, Sie machen sicher nichts dagegen, wenn ich da die Eisen ein bisschen verteidigen will. Ich persönlich glaube nicht, dass es weniger spekulativ war, sich mit Kapital an den ostindischen Kompanien zu beteiligen, die, wie wir ja alle wissen, eine der ersten Gesellschaften dieser Art waren. Und bis jetzt, wenn das Kapital auf 10 Jahre eingezahlt gewesen ist, heißt das ja noch lange nicht, dass man es auch in 10 Jahren wieder zurückgekriegt hätte, denn es bräuchte nur ein paar, gerade in der Anfangszeit, ein paar Schubbrüche und man hätte man nicht mehr gesehen, was die Verlagerung der Aktivitäten angeht. So haben Sie ja die politische Seite unheimlich gut dargestellt und auch sehr klar und eindeutig. Wir wissen ja, dass ohne Geschäft, ohne Politik, was gibt es einfach nicht. Auch die religiöse Seite ist angeschnitten worden. Aber was ich meines Erachtens eventuell auch noch Gründe gewesen sein könnte, ich vermute das, ich habe darüber jetzt intensiv gearbeitet. Vielleicht sollte man auch mal von dem Grundprinzip der Kaufleute ausgehen. Einfach, was das Geld da einfließt, wo es erhalten wieder einbringt. Und diese Entwicklung, die hat sich ja schon abgezeichnet, dass die Verlagerung hier nach Norden ging, nach Amsterdam und später noch. Und vielleicht haben auch noch Mentalitätsgründe mitgespielt. Das kann ich auch noch zurückweisen. Deshalb würde ich Sie fragen, wie Sie die Sache einordnen. Ich würde Thank you. bewusste Gründen verstreut hat. Nicht? Da haben wir befindet Kapital in Amsterdam und den Niederlanden, zum Teil auch in Süden und Niederlanden, die Sverige und so weiter kommen aus den Süden und Niederlanden und anderswo. Deswegen ist es also, bevor Sie Ihre Arbeit veröffentlichen, sehr schwer ein klares Bild von diesem von Kapitalstand dieser Familien verglichen zum Kapitalstand in der Zukunft. Das ist also in der 1846 zwischen 4 und 5 Millionen Euro. Ja. Es ist interessant zu begleiten mit den Genesen, die uns besorgen, die haben Markus Säule 1623 bei der Rote oder die das größte Unternehmen der Genovese. Volevo esaurire il verso 1620. E la proprietà del Saulo era si è aperto 23 milioni di ducati. Ducati da Genovese, no? Man kann sich die anderen, die Ich würde sagen, mit weniger Kapital und mit weniger Kapital länger, sie machen das Geschäft anders, sie machen es leiser, unaufwendiger. Wenn ich mir überlege, dass manche Geschäfte der Bürger, die Privatfinanzierung und so weiter, die steht ja schon in den Vorrücken drin. Das ist also offenbar nachdiskutiert worden. Das ist bekannt gewesen. Solche Geschäfte oder Geschäfte auf diese Weise machen sie nicht. Sie sind bestrebt, Geschäfte diskret, schweigen, wirksam. Aus. Nicht reden, handeln. In Bürgern knüpfen sie eine Tradition an den Bürger. Stillschweigen steht wohl an, die neue Generation gut ist. Und den Kuba-Aktion den Mut erkannten manchmal nicht anders. Es ist seine Stelle war zu groß, er konnte sich nicht immer verkriechen quasi. Aber Kuba sind ein Sonderbeispiel. Aber die Devise zeigt und die Nachfolger, auch wenn sie Protestanten waren, haben sie sehr erkannt. Professor Pickett. Wer möchte gerne noch Professor Doria? Grazie al relatore, professor Ugo Brandi, e a tutti gli altri che hanno contribuito alla discussione.